1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, es ist wieder 1 Uhr nachts und wir melden uns zur Stelle. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freitemennacht. Heute gerne könnt ihr anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht ist die Carmen und die ist 44. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Carmen, um was geht's bei dir? Es geht darum, meine Tochter ist mit 22 Jahren verstorben an Drogen. Wann ist sie verstorben? 2009. Ja, mit 22 Jahren. Mit 22 Jahren. Wie kam das? Eigentlich eine zu lange Geschichte, kann ich eigentlich alles nicht so erzählen. Wir hatten einen langen Weg mit ihr, also sie war mit 13 Jahren schon irgendwo so ein bisschen tendierend zu den Drogen. Mhm. Hat sich aber irgendwann immer wieder gelegt. Also wir haben immer auch gekämpft, mhm. mein Mann und ich. Dann ist es nachher so, ja, sie hat einen Freund kennengelernt, wo wir dann gesagt haben, okay, der geht, das ist so die einigermaßen Bahn, war 10 Jahre älter. Aber er war im Methadon-Programm, aber sie war vorher schon auf einer ziemlich anderen Schiene. Also ich mag schon, das ist eine komplizierte Drogengeschichte. Ist sie denn dann auch an den Drogen gestorben? Ja. Was genau hat sie gemacht? Im Endeffekt hat sie sich, wenn man so sagen möchte, einen goldenen Schuss gesetzt. Hat sie es gezielt und bewusst gemacht? Nein. Also sie war heroinabhängig? Sie war heroinabhängig, aber nur 3 Jahre lang. Und zwar auf dem Grund, weil ihr Freund damals im Methadon-Programm, wo wir alle gesagt haben, toll, alles schön und alles süß und alles lieb, die zwei haben sich in die Wolle bekommen und er hat sich dann aus Dummheit einen goldenen Schuss gesetzt, damit ist sie nicht klargekommen. Und danach fing sie... Wie lange vor ihr ist er denn gestorben? Also er ist 2005 gestorben, sie 2009. Mhm. Und sie hat auch... Das hat sie nie verwunden? Nein. Mhm. Also sie hat vieles nicht verwunden in ihrem Leben. Aber das war aber, wo ich sage, das war halt das Schlimmste. Wie war also das denn? Was ihr am meisten zugesetzt hat. Und danach ist sie... Verstehe. Wie war das denn für dich, dann dein Kind so jung zu verlieren? Schlimm. Ich habe sie vorher schon verlieren sehen. Sie hat sich in meinem Beisein, wo ich... ich bin nachher sogar so gewesen und habe ihr erlaubt, lieber in ihrem Zimmer sich die Spritze zu setzen. Mhm. Ist sie in diesem Zimmer, ihrem Zimmer, also in eurer Wohnung? Bei dir, in der Wohnung? Nein. Und zwar, sie hat eigentlich bis zum letzten Zeitpunkt bei uns gelebt. Mhm. Sie hat ja auch ein Kind noch zur Welt gebracht. Ach, sie hat auch ein Kind? Ja, natürlich. Und wo ist das Kind jetzt? Bei mir. Das schläft gerade nebenan im Zimmer. Ach, du ziehst das Kind auf? Ja, wir. Du und dein Mann? Ja, mein Mann hat sich von mir getrennt. Also dein Partner, dein jetziger Partner? Auch, ja. Wir waren 26 Jahre verheiratet. Mein Mann hat irgendwann das, ja. Ja, wer ist denn wir? Also dein jetziger Partner oder wer ist wir? Also ich ziehe im Endeffekt das Kind hier alleine groß. Nee, weil du gerade sagtest, wir ziehen es groß. Ja, er also dadurch, dass der Kleine halt so viele Problematiken hat, er erinnert sich immer noch tatkräftig an seine Mama, obwohl er erst 10 Monate alt war. Aber er hat seine Mama immer noch irgendwo so ein bisschen was im Kopf. Damals, was ich gerade fragen wollte, die Tochter hat lange damals bei dir gewohnt, aber... Immer und ewig, aber sie hat dann dadurch, dass sie dann schwanger wurde, sie ist in den Knast gekommen durch Schwarzfahrerei, sag ich mal, und hin und her. Aber nee, lass mich mal fragen nochmal, die hat ganz lange bei dir gewohnt und hast du sogar erlaubt, dass sie in ihrem Zimmer, sprich in deiner Wohnung, Heroin gespritzt hat? Stimmt das? Habe ich so verstanden? Ehrlich, ja. Ehrlich, ja. Und zwar aus dem Grunde, aus Angst. Aus Angst vor was? Ich schlafe auch seit dem Zeitpunkt. Ich habe nie mehr in einem Bett geschlafen. Ich habe immer nur auf der Couch geschlafen. Und ich kann heute auch nicht mehr schlafen. Also Angst vor was hast Angst, du? Angst vor, dass sie, ich habe sie immer wieder vorgefunden. Sie hat es zweimal heimlich gemacht in ihrem Zimmer. Ja, also du hattest wahrscheinlich Angst, dass sie irgendwo draußen bei irgendwelchen Leuten das macht oder auf der Straße oder in welchen dubiosen Kneipen. Verstehe ich das so richtig? Ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie schon mit dem Notarztwagen abtransportiert ist, etliche Male worden ist. Unter anderem. Ist sie denn und ich habe sie selber erlebt, wo sie es heimlich gemacht hat, wo ich dann ins Zimmer wirklich rein bin, habe geklopft, ne? Und fand sie dann vor, wirklich in einem Zustand, wo ich gedacht habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Nee, ne? Machst du dir heute in irgendeiner Weise Vorwürfe? Nein. Dass du das hast so geduldet? Nein, ich kann mir im Endeffekt, ja. Also es war ja nun, ich meine, ich verstehe schon. Schwer. Ist eine lange, wenn die mit 13 Jahren angefangen hat, kann ich, erahne ich wir schon. Wir haben aber alles gemacht, alles getan. Wir haben ja, alles da erahne ich schon, was ihr da für Höhen und Tiefen mitgemacht habt. Und man ist dann irgendwann ja als Elternteil, oder als Eltern wahrscheinlich auch völlig ausgelaugt und weiß gar nicht mehr, was man machen soll. Ja, ist man. Ist denn deine Tochter dann in deiner Wohnung auch gestorben? Nein. Und zwar, meine Tochter ist schwanger geworden und das Jugendamt hat sich da eingeschaltet, dadurch, dass sie halt drogenabhängig war. Mhm. Wir haben auch alles mit ihr zusammen gemacht, was Jugendamt anbetrifft, die ganzen. Und sie hatte halt vom Jugendamt etliche Auflagen. Mhm. Sprich, der Kleine ist ja auch drogenabhängig geboren. Was heißt das konkret? Der Junge ist... Der Junge war 8 Wochen im Krankenhaus auf Drogenentzug. 8 Wochen lang. Ist denn der Junge jetzt gesund? Der Junge ist, also Domian, wenn ich dir das jetzt so ganz ehrlich sagen will, ich meine, okay, glaub mir so fast keiner, auch der Kindergarten sagt, Dominik heißt er, ist ein Wahnsinnskind. Der hat einen IQ von 115. Das ist ein super schlaues Kind. Das ist doch wunderbar. Das ist wirklich... Also, und körperlich gesund. Ach, perfekt. Er ist einfach nur perfekt. Ja. Perfekt. Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Sie war ja auch nicht so lange auf den Drogen. Mhm. Nicht lange, ne? Also ja, aber du hast doch gesagt, dass sie seit ihrem 13. Lebensjahr... Ja, sie war seit dem 13. Lebensjahr auf mehr oder weniger so kleinen Sachen. Mhm. Und na gut, aber es war immerhin schlimm genug, dass das Kind auch noch drogenabhängig geboren wurde. Richtig. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, wie du deinem Enkelkind das mal erklärst, was mit ihrer... Er fragt heute schon. Ja, und wie fängst du jetzt schon an zu erklären? Schwer. Ich bin selber in einer Situation, die absolut schwer ist, dadurch, dass auch mein Mann mich verlassen hat. Mhm. Wie gesagt, wir raufen uns zusammen wegen dem Kleinen. Mhm. Es ist eine schwere Situation. Ich bin manchmal selber. Ich bin heute selber erst irgendwo da. Ich habe jetzt seit 4 Monaten eine eigene Wohnung mit dem Kleinen. Also ich lebe mit dem Kleinen jetzt alleine. Fühlst du dich manchmal überfordert von allem? Ja, ich bin auch auf Depressionen krankgeschrieben und ich bin schwerster. Ja, doch, natürlich, ja klar, bin ich überfordert. Kriegst du denn von irgendeiner Seite Hilfe? Ich habe teilweise Verwandtschaft, die mir hilft, ja. Meine Schwester, die mich unterstützt, teilweise schon mal. Du sagst Depressionen, heißt das, du bist auch in einer Behandlung? Ja, ich bin teilweise schon, wo ich sagen muss, ja. Geht mir nicht unbedingt gut. Also du bist, sag mal klar, bist du in Behandlung? Nein. Nein? Ja, nein. Ich habe mich bis dato, ganz ehrlich gesagt, auch noch nicht so wirklich ganz ehrlich getraut. Aber warum nicht? Mensch, Carmen, du hast sehr viel hinter dir. Das höre ich schon raus, was du erzählst. du trägst eine große Verantwortung. Du hast den kleinen Kerl. Ich weiß. Da musst du doch sehen, dass du fit und gesund körperlich und geistig bleibst. Oder bist. Kann ich auch. Ich komme mit ihm auch durchaus, weil er ist ja jetzt auch. Ich sag ja. Ja, aber es geht dir nicht gut. Das höre ich doch. Ich glaube, sonst hättest du mich auch gar nicht angerufen. Da ist doch ein großer Druck, der auf dir liegt. Ja. Und wenn du sagst, ich bin auch, hänge oft auch durch und habe Depressionen. Wie ist es mit Alkohol? Trinkst du Alkohol? Teilweise, ja. Ah, siehst du? Ja. Das sind ja schon. Es ist nicht so, dass ich mich nicht um den Kleinen kümmern könnte, um Gottes Willen. Ja, aber du trinkst regelmäßig. Ich trinke schon regelmäßig. Heute auch schon? Ich habe heute auch was getrunken, ja. Was? Nur damit ich mir das so vorstellen kann. Wie viel ist denn das so am Tag? Ja, ein paar Flaschen Bier schon. Mhm. Aber das über den ganzen Tagesraum verteilt. Na ja, gut, aber wenn es jeden Tag ist. Mensch, komm, ich bin froh. Aber das habe ich schon, ja. Aber ich habe das unter Kontrolle. Okay, das ist eine Lüge, was man jetzt erzählt. Nee, weißt du, mir wäre lieber, wenn du gar nichts trinken würdest. Bei dem Leben, das du führst, ist das nicht gut. Und wenn du dann noch unter Depressionen leidest. Ich will dir sagen, ich bin froh, dass du angerufen hast. Das heißt, das ist ja ein erster Griff zur Hilfe oder nach außen. Ich finde, dass du in gute therapeutische Hände gehörst. Habt da keine Angst vor. Das ist ein ganz normaler Vorgang, wo du einmal davor hingehst. Ja, das Jobcenter macht mir auch unheimlich Probleme. Ne? Die wollen natürlich haben, dass ich jetzt arbeiten gehe. Und ja, siehst du, du hast wieder echt Probleme. Ich bin selber so überfordert. Ne? Ich sag gesagt, mein Mann, der hat sich von mir getrennt. Ja, ne? Der hat sich. Stopp. Ich ahne, was los ist. Du brauchst es mir gar nicht weiter erklären. Ich weiß es. Ich weiß es, Carmen. Ich weiß auch, dass du Hilfe brauchst und dass es dir manchmal bis zum Halse steht, die Sorgen und die Nöte. Jetzt wirst du bitte auflegen und du wirst von Claudia, meiner Psychologin, zurückgerufen. Und alle Details an Informationen kriegst du von ihr. Und dann musst du etwas unternehmen. Unternimm bitte etwas. Tu es für deinen kleinen Enkelsohn. Ja? So, jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich zurückgerufen. Okay, du mir. Von Herzen alles Gute, Carmen. Ich danke dir auch. Tschüss. Okay. Tschüss. Warte mal, ich brauche noch ein Autogramm von dir. Kannst du gleich meiner Psychologin deine Adresse geben? Okay. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. 0800 220 50 50 und hier ist Bernhard und er ist 46. Guten Morgen, Bernhard. Ja, hallo Domian, grüß dich, guten Abend. Ja, Bernhard. So, um was geht's denn bei dir? Ich möchte erstens mal großes Lob aussprechen für deine Sendung. Dankeschön. Die du hoffentlich noch lange machen wirst. Ja. Und dass du den Leuten immer so gute Ratschläge und Tipps gibst und das finde ich einfach toll. Vielen, vielen Dank. Wir im Team bemühen uns sehr darum, ja. Ja. So, jetzt zu dir. Und mich hat heute Abend fast der Blitz getroffen. Und zwar, ich habe einen guten Freund von mir, mit dem ich mich im Stammlokal hier in Augsburg immer getroffen habe. Mhm. Seit ungefähr, kenne ich den jetzt 3 Jahre. Mhm. Der ist 65 Jahre, der Heinrich. Und ich habe mir heute Abend Sorgen gemacht und auch andere im Stammlokal eben, dass der nicht mehr auftaucht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also da handle ich jetzt, weil ich mache mir auch Sorgen um ihn. Mhm. Und habe gesagt, ich gehe jetzt einfach, ich lasse alles stehen und liegen und gehe aus dem Lokal und gehe zu seiner Wohnung. Anrufen ging nicht? Nee, das ging nicht, weil der hat kein Telefon und auch kein Handy gehabt. Okay, dann bist du da hingegangen. Und dann bin ich hingegangen, ja. Dann habe ich geklingelt bei ihm. Ja. Hat niemand reagiert. Kam mir schon ganz verdächtig vor. Dann habe ich bei Nachbarn geläutet und die haben dann gesagt, also die haben mich dann reingelassen in die Wohnung, ins Haus und haben ihm gesagt, nee, den haben wir schon lange nicht mehr gesehen. So ein paar Wochen nicht mehr. Und haben gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Mhm. Und dann bin ich an seine Wohnungstüre und habe schon irgendwie, habe ich gedacht, um Gottes Willen, das riecht so übel, das riecht wie irgendwie so verwest oder so. Und da habe ich aber immer noch nichts drauf gegeben. So richtig habe ich mir noch gedacht, ja, vielleicht ist das irgendwie Müll oder Abfall oder was er in der Küche hat oder so. Und erst dann, als ich dann den Hund von ihm, Rocky heißt er, der ist jetzt ungefähr 2, 2,5 Jahre alt, habe ich dann Rocky gerufen durch die Wohnungstüre, habe geklopft Und dann habe ich gehört, dass der Hund sich hinter der Türe bewegt, also dass der Schritte macht. Tap, tap, tap. Mhm. Da habe ich gedacht, das gibt's nicht. Der lässt den Hund niemals, wenn der weg ist, allein zu Hause. Dann habe ich den Briefkasten nochmal nachgeschaut, unten. Ja. Und da war der Briefkasten total voll. Ja. Spätestens in dem Moment hättest du die Polizei rufen müssen und den Krankenwagen. Das habe ich dann gemacht, Domian. Ja. Und dann? Ich habe sofort 110 und habe gesagt, kommen Sie bitte da und dahin, der Herr so und so. Ich glaube, da stimmt was nicht. Ich glaube, der könnte tot in der Wohnung liegen. Die Vermutung war dann schon formuliert im Kopf, so und, für dich. Und die Vermutung hat sich auch bewahrheitet. Das heißt, dann kam die Polizei oder ein Rettungswagen und man hat da die Tür auf... Die Polizei, da kam Notarzt und kam die Feuerwehr und die haben dann die Tür die Tür aufgebrochen. Ja. Und dann kam der Verwesungsgeruch einen um die Nase, also entgegenflogen. Bist du auch in diese Wohnung reingegangen? Ich musste das. Warum? Da war ein Kriminalbeamter, Kripo, der hat dann gesagt, er kann mir jetzt das leider nicht ersparen, da ich den Herrn so und so schon Jahre gekannt habe, ich soll ihn identifizieren. Was für ein Anblick bot sich dir? Oh, das kann ich gar nicht erzählen. Das war schrecklich. Furchtbar. Lag er im Bett? Im Schlafzimmer, im Bett, entkleidet, wahrscheinlich beim Schlafengehen, vorm Schlafengehen oder im Schlafengehen gewesen. Und aufgequollen, aufgedunsen, Maden, boah. Maden sind rumgekrabbelt und Fliegen und Zeug auf seinen Körper, auf seiner Haut. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist der Herr so und so. Dann bist du wieder rausgegangen. Das kann ich hundertprozentig bestätigen. Das alles war heute Abend. Bitte? Das alles war heute Abend. Und das war so schrecklich für mich, der Anblick. Aber der Kriminalbeamte hat gesagt, der kann mir das nicht ersparen, weil wir müssen wissen, ob das der Herr so und so ist. Ich verstehe. Konnten die denn aufgrund dessen, was die da gesehen haben, so ungefähr sagen, wie lange er schon tot ist? Ich habe den Arzt dann gefragt, der dann nach kurzer Zeit eingetroffen ist und den Leichnam begutachtet hat. Der hat gemeint, ungefähr 2,5-3 Wochen. 2,5 bis 3 Wochen? Ja. Dann hätte der Hund doch auch verhungert sein müssen. Nein, aber der ist nicht verhungert. Wirklich nicht. Der ist aber ganz zerstört und ich habe dem Heinrich, kurz Vierteljahr bevor er gestorben ist, haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, ja, wenn du mal was ist oder so, kannst du dich auf mich verlassen, ich kümmere mich um deinen Hund. Ich habe ihm fest versprochen. Mir fällt gerade etwas Schauderliches ein, aber ich meine, es gibt ja alles. Hat der Hund eventuell von dem Mann gefressen? Nein, das hat er nicht. Hat er nicht? Wie nah warst du mit diesem Mann befreundet? Ja, eben 2,5-3 Jahre waren wir gut befreundet. Die Frage war, wie gut ihr befreundet wart? Ja, wir haben uns so alle Woche 2-3 Mal getroffen. Ja. In dem Lokal. Ja. Also, das kann ich mir vorstellen, dass das ein schwerer Abend für dich war. Ich habe jetzt schlecht verstanden. Das kann ich mir vorstellen, dass das ein sehr schwerer Abend für dich war. Was hast du denn danach gemacht? Da steht man doch fast unter Schock, wenn man so etwas gesehen hat. Ja, ich musste den eben identifizieren. Die Kripo hat gesagt, ich soll das bitte machen. Und die haben sich danach auch mehrmals bedankt, dass ich das machen konnte mit einer Atemschutzmaske, weil das hätte ich sonst gar nicht ausgehalten. Ja, meine Frage war gewesen, was hast du danach gemacht? Danach steht man ja unter Schock. Ja, ich bin immer noch irgendwie unter Schock. Das glaube ich. Wo bist du denn danach hingegangen? Ich bin danach, ich habe den Rocky dann mitgenommen, weil ich eben der Polizei das erzählt habe, dass das dem Herrn Heinrich eben so Das Liebste war, dass ich den Hund mal, wenn mit ihm was sein soll, an mich nehme. Und dann bin ich mit dem Hund danach in das Stammlokal gegangen. Ach so, und hast da auch mit Leuten schon gesprochen? Ja. Haben mir aber nicht viel geholfen, weil die auch nur unsinnige Sachen gesprochen haben irgendwie. Unsinnige Sachen? Ja, die unsinnig irgendwie. Also ich habe eine Bekannte von ihm gefragt, die kennt ihn schon mindestens 7, 8 Jahre. Mhm. Und die hat dann gesagt, weil ich gesagt habe, ich muss den Rocky noch baden oder duschen, ob sie mir helfen würde. Dann hat sie gesagt, weil der eben nach Leichengeruch riecht, dann hat sie eben gesagt, das soll ich nicht mehr machen heute, weil der ist jetzt so traumatisiert, der Hund, dass man das ihm nicht mehr zumuten kann. Mhm. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich bin jetzt ganz irgendwie überfordert, weil ich nicht weiß, wie ich mit dem Hund in der Situation jetzt umgehen kann, weil er hat sein Herrchen eben durch den Tod verloren. Der Hund ist damit jetzt bei dir in der Wohnung? Nee, ich bin noch nicht in der Wohnung, ich bin noch auf der Straße hier so. In Augsburg. Ach so. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mit dem Hund umgehen soll. Ich bin jetzt da total überfordert. Das weiß ich auch nicht, ob man so einen Hund jetzt baden kann oder nicht. Ich würde so von meiner Intuition her sagen, ja, das kann man, wenn du nett mit ihm umgehst. Ja. Ich mache mir natürlich auch Sorgen etwas jetzt um dich. Du bist ja schon sehr außer dir. Verständlicherweise. Ja, nachdem ich ja auch noch den Leichnam, obwohl der mumifiziert so halt war. Ja, furchtbarer Anblick. Identifizieren musste. Ja. Also das hat man schon irgendwie zugesetzt. Also, ich würde jetzt dir raten, dass du jetzt dich dann mal auf den Nachhauseweg machst. Du bist jetzt noch auf der Straße, sagst du. Ja, so ungefähr 3-4 Minuten von meinem Wohnhaus entfernt. So, 3-4 Minuten, das ist gut. Dann geh du mal nach Hause. Wenn du zu Hause bist, die 3-4 Minuten werden vergehen, dann werden wir dich nochmal anrufen und dich noch ein bisschen intensiver versorgen, da du ja in der Tat wirklich im Moment noch unter Schock stehst. Kann mich da irgendjemand beraten oder betreuen? Ja, genau. Wir werden uns gleich um dich kümmern und dich nochmal anrufen. Das heißt, jetzt beenden wir das Gespräch, lieber Bernhard, und du gehst in Ruhe nach Hause und dann rufen wir dich wieder an. Okay? Ja. So machen wir es. Und das tut mir sehr, sehr leid, natürlich, was passiert ist. Und das ist eine furchtbare Sache. Das ist ja selbstverständlich. Lieber Bernhard, leg bitte auf und wir melden uns dann in 5 bis 10 Minuten bei dir. Alles klar, Domian. Ja, sehr gerne. Auf Wiederhören. Ich bedanke mich bei dir für dein Verständnis. Ja, absolut. Gar keinen Grund zu bedanken. Also du legst bitte auf und wir melden uns. Ja. Tschüss. Danke. Tschüss, Bernhard. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, noch ein Nachklapp zu gestern. Wir hatten ja gestern 2 sehr extreme Anrufe hier in der Sendung. Einmal den Kurt, dem es sehr schlecht ging, der sehr arm war, der eine sehr, sehr, sehr schlimme Vergangenheit durch Missbrauch, durch einen Priester erlebt hat. Und der hat die Gefühle von vielen Menschen angesprochen. Das merken wir an unseren Mails, die wir bekommen, oder auch auf Facebook und wo auch immer. Und auf der anderen Seite hatten wir Sebastian, der durch eine Erbschaft ein gigantisches Vermögen geerbt hat von 25 Millionen Euro und ihm jetzt noch, nachdem er es an die Familie teilweise verteilt hat, 15 Millionen Euro übrig blieben. Ich hatte gestern gesagt, weil die beiden Anrufer nebeneinander waren, hatte ich zu dem reichen Sebastian gesagt, Mensch, du könntest doch dem armen Kurt vielleicht ein paar tausend Euro geben. Da freut er sich wie Bolle drüber und für dich ist es wirklich gar nichts. Du nimmst es gar nicht großartig wahr. Sebastian hat es in der Sendung ja zugesagt. Leider hat sich das noch nicht miteinander verbinden können. Ich halte euch aber auf dem Laufenden. Es gab noch keinen Kontakt zwischen den beiden. Gestern habe ich fälschlicherweise etwas gesagt, was ein bisschen missverständlich klang. Diesen Kontakt stellen wir natürlich sehr gerne her. Aber ich möchte euch bitten, ansonsten keine Mails zu schreiben mit der Bitte, Kontakt zu Sebastian, also zu dem reichen Sebastian zu bekommen. Das können wir nicht machen. Dann werden wir hier wahnsinnig und wir können die ganzen Sachen gar nicht verbinden. Also so war das gestern gemeint. Also bitte keine Mails schreiben, um Kontakt mit dem reichen Sebastian zu bekommen. Die Sache Kurt Sebastian, da kümmern wir uns drum und ich halte euch auch auf dem Laufenden. So, jetzt machen wir weiter mit der Kelly, 24. Guten Morgen, Kelly. Guten Morgen, Domian. Hallo Kelly, um was geht's bei dir? Ja, ich melde mich nochmal wegen dem Thema gestern. Und wenn ich vielleicht vorher noch was sagen darf, ja, Bernhard mit dem Hund. Mhm. Ich war Hundefütterin und das Beste, was er machen kann. Hundefütterin? Führerin? Ja, genau. Führer. Also ich habe Hunde gesittet und halt ausgeführt und so weiter. Ja. Am besten, was er jetzt in dieser Situation machen kann, ist natürlich den Hund mit sich nach Hause nehmen. Mhm. Und das Baden würde ich ihm sogar empfehlen, weil das stellt eine Bindung her zwischen dem Bernhard und dem Hund Rocky. Sehr gut. Also am besten das machen. Sehr gut. Weil das bindet dem Hund, weil klar, wenn der Hund sowas gesehen hat, der ist ja auch ganz verwirrt. Ja, völlig verwirrt. Also am besten den Hund baden, weil das bindet ihm und das sagt dem Hund dann so zum Beispiel, das ist meine Vertrauensperson, dem kann ich vertrauen, der tut mir was Gutes. Ja, und für Bernhard ist es auch nicht schlecht, dann tut er auch was Gutes an dem Hund und ist ein bisschen abgelenkt von den schrecklichen Vorkommnissen. Gut, das sagen wir ihm gleich weiter, wenn wir ihn anrufen. Das ist schon mal ein toller Hinweis. Das von, ist nett. Von der Fachfrau Kelly. Aber die Fachfrau Kelly hat angerufen zu dem Thema Bettelarm und Steinreich gestern. Genau, und zwar geht's bei mir eigentlich um das Thema, ich war mit einem Briten verheiratet, also einem britischen Soldaten. Mhm. Hab ganz früh geheiratet mit 18 und mein Mann, der war mehrfach in Afghanistan oder im Irak auch und ist halt ganz komisch wiedergekommen und der ist letztes Jahr September wieder auf Tour gegangen nach Afghanistan für 6 Monate und ist dann im März dieses Jahres wiedergekommen und hat sich dann eine neue gesucht, hat mich betrogen. Mhm. Und ich wurde von ihm geschlagen, vergewaltigt und also ein Pipapo in der Beziehung und in der Ehe. Ja, Vergewaltigung ist nicht Pipapo, ne? Ja, ich weiß. Auf jeden Fall, jetzt habe ich den dann von heute auf morgen mehr oder weniger verlassen. Hab nicht viel von der Wohnung mitgenommen. Was ich mitgenommen habe, war mehr oder weniger ein Bett und eine Kommode. Und habe mir alles aufgearbeitet und jetzt war ich beim Rechtsanwalt wegen Unterhalt. Und er kommt seinen Unterhaltsforderungen einfach nicht nach. Er hat eigentlich 1200 Euro zu zahlen, da er über den Durchschnitt verdient. Mhm. Ich bekomme aber nur 700 Euro, weil er der Meinung ist, das ist genug. Mhm. Meine Miete alleine mit Strom beträgt 480 Euro. Mhm. Ich war 3 Monate nicht krankenversichert, gar nichts. Ich habe hier echt gesessen, mir die Augen ausgeweint. Ich muss auch dazu sagen, ich habe Depressionen. Und dann war halt diese Frage für mich, was mache ich jetzt? Mhm. Weil ich war beim Jobcenter und habe versucht, da irgendwie Hilfe zu bekommen. Und die haben mir halt auch gesagt, nee, da können wir nichts tun. Ihr Mann ist halt für sie zuständig in dem Sinne. Aber wenn du sagst, er gibt dir 700 Euro, weil er meint, das ist genug. Mhm. Es geht aber nicht darum, was er meint, sondern was er zahlen muss. Ja, nur die Rechtsanwälte streiten sich hin und her. Und das ist halt immer noch am Laufen. Weil sein Rechtsanwalt sagt so rum und meiner sagt, nein, die Berechnung ist richtig. Aber er versucht sich halt zu drücken. Ah, das heißt, du das liegt halt daran, weil seine neue Freundin ist auch verheiratet. Und da er bei ihr eingezogen ist, hat somit der Ex-Mann von ihr die Unterhaltsverpflichtung zu ihr braucht er nicht mehr bezahlen, da ein neuer Mann im Haus wohnt. Das heißt, mein Mann hat jetzt für sie auch zu sorgen. Ach so. Also komplizierte juristische Sache. Aber Moment mal, Kelly, du bist 24 Jahre alt. Ja. Warum jobbst du nicht? Ich arbeite jetzt mittlerweile. Ist ja okay. Ich mache einen sehr unschönen Beruf. Ich habe jetzt angefangen als Prostituierte. Ach. Und ich würde sagen, ich verkaufe meinen Körper nicht nur, sondern auch jedes Mal ein Stück meiner Seele mit. Aber hör mal, das wirst du mir nicht erklären, dass das zwangsläufig die Folge davon ist, dass dein Mann dir nicht die optimale Summe zahlt, dass du jetzt Prostituierte wirst. Doch, weil ich sag ganz ehrlich, ich war damals jung und naiv. Ja, aber ich war 16 und dann habe ich die Schule für ihn abgebrochen. Ja. Und ich habe einen Hauptschulabschluss. Ich habe gar nichts gelernt, nichts, keine Ausbildung, überhaupt nichts. Und ich sag mal ganz ehrlich, welcher Arbeitgeber heutzutage möchte jemanden, der die Schulbank zwar gedrückt hat, aber dann hat alles hingeworfen für eine Liebe. Keiner an. Aber trotzdem, was meinst du, wie viele Leute es gibt, die auch von der Ausbildung so dastehen wie du? die aber deshalb nicht am Strich gehen, sondern die vielleicht Zeitung austragen, die putzen gehen oder Regale einräumen oder weiß ich was. Ja, ich sag mal so, aber das sind ja alles Sachen, das kann ich ja nicht machen, weil ich habe ja meinen Unterhalt zum Beispiel, und wenn ich für 400 Euro jobbe, was bringt mir das denn dann? Dann bin ich ja wieder vom Jobcenter abhängig. Von daher, irgendwas muss ich mir einfallen. Das, wie, das du geht bist, ja so nicht. Verstehe nicht. Wieso bist du vom Jobcenter abhängig? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel auf 400 Euro Basis jobben gehen würde oder keine Ahnung was, weil dann wird der Unterhalt von meinem Ehemann, dann wird er runtergeschraubt, dann wird das alles wieder neu berechnet, weil ich ja dann Einkommen habe, weil ich dann was zu meinem eigenen Unterhalt dabei steuere. Und dann wird das halt alles wieder neu berechnet. Ja, also wie auch immer. Diese finanziellen Sachen, was da jetzt miteinander verrechnen wird, weiß ich nicht. Aber trotz allem ist alles kein Grund, auf den Strich zu gehen, wenn man nicht auf den Strich gehen will. Es gibt ja Frauen, sage ich ja immer wieder, die das so für sich klar entscheiden und die auch stark genug sind. Wenn du mir sagst, dass du jedes Mal ein Stück deiner Seele da verlierst, wenn du das machst, finde ich das ganz schlimm. Ich finde es ganz schlimm. Wie lange machst du das jetzt schon? Seit einem halben Jahr. Und wo gehst du auf den Strich? Im Laufhaus. Wie oft arbeitest du da? Viermal die Woche. Und ich sag mal so, ich habe... Wie fühlst du dich dabei? Ja, wie fühle ich mich dabei? Wie soll man sich dabei fühlen? Ich weiß ich nicht, wie würdest du dich dabei fühlen? Man fühlt sich halt nicht gut, ne? Nein, natürlich nicht. Und deshalb würde ich es auch nicht machen. Ja, nur wie gesagt, ich muss auch meine Wohnung unterhalten können. Ich muss meine Rechnung auch bezahlen, wie jeder andere Mensch. Kelly, ich garantiere dir, Tausende hören uns jetzt zu. Tausende, die von der finanziellen Situation ähnlich gestellt sind wie du und die durch andere irgendwelche Jobs auch über die Runden kommen und nicht auf den Strich gehen. Ja. Ich komme wirklich nicht mit der Moralkeule. Das ist mir doch völlig egal. Darum geht's doch überhaupt gar nicht. Es geht darum, dass du dir damit schadest. Ja. Du fühlst dich schlecht. Du sagst, ich verliere jedes Mal ein Stück meiner Seele. Das sind ja dramatische Aussprüche. Wenn du das ein paar Jahre machst, dann hängst du vielleicht in der Nervenklinik oder weiß ich was. Also muss ein anderer Weg gefunden werden. Das gibt's ja, das ist richtig. Außerdem bist du 24 Jahre alt. Wieso versuchst du nicht noch nachträglich dich zu qualifizieren? Ja, wie gesagt, ich habe mich halt beworben und so weiter. Ich war in der Ehe halt noch selbstständig, halt mit dem Hundesitten und so. Kann das aber auch nicht mehr weitermachen, weil in der Wohnung, wo ich jetzt bin, darf ich keine Tiere halten. Das heißt, das ist dann halt auch schon mal wieder. Ich habe, wie gesagt, ich habe meine Existenz auch verloren. Und Ich will's nicht kleinreden. Aber du bist, weißt du, was dein großer Trumpf ist? Dass du erst 24 bist. Wenn du 34, 44 wärst, wäre es ein ganz anderes Ding. Mit 24 kann man noch viel machen. Du könntest vielleicht die mittlere Reife nachmachen. Du könntest vielleicht auch dich um eine Lehre bemühen, um eine Fortbildungsmaßnahme. Ich weiß es nicht. Es wird ja doch eine ganze Menge angeboten. Aber du geh doch nicht auf den Strich, Mädchen. Das ist doch grauenhaft. Ja, das ist wohl wahr. Nur wie gesagt, ich muss aber auch dazu sagen, ich fühle mich im Moment seelisch auch nicht so wirklich dazu, weil es ist halt viel zu viel bei mir in der Ehe passiert, dass ich jetzt sage, so ich kann mir selber morgens nicht in den Arsch treten dafür. Ich kann nicht machst du das so. Du hast das gerade so, ich habe so lapidar gesagt und ich habe dich da auch korrigiert mit der Vergewaltigung. Hat der dich wirklich vergewaltigt? Der hat mich vergewaltigt, der hat mich verprügelt, ich sollte für ihn Alkohol kaufen gehen. Der hat sich nur noch besoffen, als der wiedergekommen ist. Also ich habe jetzt auch einen neuen Partner, ich bin jetzt mit einem Deutschen zusammen. Ich muss dazu sagen, dieser Mann ist 26 Jahre älter als ich. Der ist 50, aber der hat mich da rausgeholt und wie oft ich bei dem war und mich bei dem aufgeheult habe, weil wieder was passiert war. Nur ich kann ihm ja nichts. Ich kann ihm nichts nachweisen. Was will ich bei der Polizei sagen? Das ist ein anderes Thema. Was für mich jetzt ein Thema, ein ganz wichtiges Thema ist, dass du offensichtlich deine ganz schwere seelische Blessuren hast einstecken müssen oder Verletzungen in dieser Zeit. Ja. Das heißt, man müsste es von der Seite angehen, dass du dir eine therapeutische Unterstützung holst, damit du stabiler wirst, damit du selbstbewusster wieder wirst und auch klarer wirst. Und dann kannst du dein Leben auch besser angehen. Du hast einen neuen Freund, sagst du, der ist 50 Jahre alt, also ein erfahrener, erwachsener Mann. Was sagt denn der dazu, dass du auf den Strich gehst? Das weiß der gar nicht. Das weiß der gar nicht? Und du bist wirklich mit dem Mann zusammen? Ja. Aber da hast du ja schon wieder ein neues Schlachtfeld für dich aufgemacht, wo du Druck hast und schlechtes Gewissen und wo alles kompliziert ist. Ja, das ist wahr. Ich sag mal so, ich hole mir aber gerade schon Hilfe. Ich war heute noch bei meinem Arzt und nächste Woche habe ich beim Therapeuten einen Termin. Und halt die Wartezeit mit dem Psychiatern und so, das ist halt bis zu 6 Monate Wartezeit, ne? Ja, dein neuer Partner, wie steht der finanziell da? Der hat Arbeitslosengeld. Also, ich merke, du hast dich jetzt immer mehr und neu verzettelt wieder in neue Sachen. Ja. Jetzt werden wir, also das finde ich schon mal ganz gut, dass du diesen Termin hast. Das muss von der Seite, muss es angegangen werden. Dennoch werden wir dich jetzt auch nochmal zurückrufen und du wirst ein Gespräch mit meiner Psychologin führen, darum bitte ich dich. Ja. Das kann ja nicht schaden, dann kann die dich auch vielleicht noch genauer auf die Schiene setzen, wie es jetzt weitergehen sollte für dich. Geh raus aus der Prostitution, Kelly, geh raus. Ja, alles klar, Domian, so, ich danke dir recht herzlich. Bitte ich dich aufzulegen, wir melden uns gleich wieder. Alles klar, danke dir. Toi, alles Gute, tschüss. Jo, ciao. 1.35 Uhr haben wir, gleich 36 und ich bin verbunden mit Dieter und Dieter ist 41. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Dieter. Ich möchte erstmal sagen, ja, ich hoffe, dass die Kelly auch wirklich aufhört damit, weil ich habe ja täglich oder wöchentlich mit Menschen zu tun, die das machen, was die Kelly macht. Ich bin in Hamburg bei der Gerichtsmedizin Leichenwäscher. Was? Leichenwäscher? Ja, das heißt, ich wasche die Leichen, bevor die erst aber vom Gerichtsmediziner obduziert werden. Mhm. Und das, ja, was halt werden ist, die? Werden die immer vorher gewaschen? Ja, viele davon werden vorher gewaschen, jetzt nicht alle. Also ist immer so, viele von denen, ich sag mal, die jetzt durch Fremdverschulden getötet werden. Mhm. Oder die werden teilweise gewaschen. Oder jetzt zum Beispiel Menschen, die in der Elbe ertrunken sind und nach 3 Wochen irgendwo wieder auftauchen. Mhm. Die kommen natürlich jetzt nicht so direkt zum Gerichtsmediziner hin. Und dann werden vorab natürlich von der Kripo werden halt Proben entnommen, das was man so braucht. Aber die werden auch teilweise gewaschen, wenn sie dann halt zum Gerichtsmediziner kommen. Was das Eigentliche ist, mein Geheimnis kennt kein Mensch. Also kein Mensch weiß, was ich beruflich mache, weil ich mich dafür auch schäme. Ich muss dir sagen, ich habe auch noch niemanden kennengelernt, auch also weder privat noch hier im Rahmen der Sendung, der diesen Job macht. Es ist mir klar, dass in der sagt man nicht Rechtsmedizin? Dass man sagt Rechtsmedizin. Ja. Und ist es schon klar, dass natürlich Hilfskräfte dort sein müssen, die vielleicht vorher die Leichen vorbereiten und natürlich auch hinterher da sauber machen müssen, oder? Das ist richtig. Wir bereiten sie vorher vor und später ist es so, wenn sie obduziert worden sind, wenn die Proben alle entnommen worden sind und dann werden sie meistens nochmal halt praktisch, man machen es halt weg und dann geben wir sie je nachdem natürlich dann später zur Bestattung frei. Das heißt, du bist den ganzen Tag mit Leichen beschäftigt? Ja. Du bist den ganzen Tag mit teilweise furchtbar aussehenden Leichen beschäftigt? Nein, weißt du, Dieter, es ist halt so, dass es sind nicht die normalen Sterblichen. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch am Herzversagen stirbt, 45 Jahre alt. Ist klar, das ist völlig klar. Das ist okay, aber wenn man jemanden aus der Elbe holt, dann sieht der schon anders aus. Der sieht nach 3 Wochen anders aus, richtig. Aber noch nicht mal das ist das Schlimme. Das Schlimme ist, wenn jetzt zum Beispiel wirklich Kinder hingebracht werden. Damit haben wir mindestens 3-mal im Monat zu tun. Und daran zerbricht man. Und wenn, das Problem ist, wenn die Rechtsmediziner diese Leichen dann obduzieren, zerschneiden, auseinandernehmen, seid ihr denn oder bist du dann auch dabei? Wir haben die Möglichkeit dabei zu sein, ja. Machst du das oft? Bei Kindern? Nein. Aber ich sag's nochmal, wenn das dann passiert ist, das sieht wahrscheinlich aus wie so ein OP-Tisch. Wenn die Ärzte dann fertig sind, dann seid ihr dran und müsst quasi aufräumen und sauber machen. Richtig. Es ist auch so, dass ziemlich viele Proben aus dem Gehirn entnommen werden. Da kann man natürlich sehr, sehr viel, da wird natürlich der Kopf aufgeschnitten. Das heißt, du bist auch den ganzen Tag mit einem unermesslichen Gestank konfrontiert. Ja. Und das Schlimme ist, ich habe ja mein ganzer Bekanntenkreis, meine Ehefrau, kein Mensch weiß, was ich mache. Wie, deine Ehefrau weiß nicht, was du machst? Nein. Wie lange bist du verheiratet? Ich bin seit 2 Jahren mit ihr verheiratet. Vor 5 Jahren sind wir zusammengekommen. Also 5 Jahre kennst du die Frau. Und wie lange machst du diesen Job schon? Ich selber mache diesen Job seit 11 Jahren. Seit 11 Jahren schon? Und deine Frau, mit der du 5 Jahre jetzt vertraut bist? Ich weiß nicht, sie denkt, ich arbeite im öffentlichen Dienst bei der Stadt, am Bürojob. Und ich bin Dauerkunde bei Douglas, aufgrund halt der Geruchsentwicklung. Wie ist denn das, wenn man den ganzen Tag in so einem Geruch war? Da muss man, wie macht man, wie geht? Man schaltet irgendwann ab. Es ist natürlich so, es ist ein, ja, im ersten Moment ein süßlicher Geruch, ein kaum vorstellbarer Geruch. Mhm. Aber man schaltet mit der Zeit ab. Okay, also, aber dieser Geruch haftet ja in und an einem, auch an den Haaren. Wie ist denn das, wenn du deine Arbeit beendet hast? Was machst du dann? Wir gehen duschen, also ausgiebig duschen. Und dann, wie gesagt, bei mir ist es halt so, ich sprühe mich ein von oben bis unten mit Parfüm. Habt ihr noch eine Frage zu der Kleidung? Habt ihr komplette Berufskleidung an? Ja. Auch Unterhosen, Berufskleidung? Ja, natürlich. Also im Grunde genommen, wir haben halt die Schutzanzüge an und natürlich auch Unterhosen auch. Nein, wie gesagt, man weiß ja im ersten Moment nicht, warum die Menschen gestorben sind. Mhm. Ja, kann natürlich auch sein, ich sag mal, wie jetzt, wo diese ganzen Grippeviren waren, mit Schweinegrippe und sowas. Also wenn du von der Arbeit kommst, bist du komplett frisch geduscht, mit Haare waschen und allem, was dazu gehört, und hast wieder was, das Frische angezogen, was du morgens zur Arbeit auch anhattest. Das liegt wahrscheinlich in irgendeinem Schrank da bei dir. Das liegt im Sprint, ja. Und das weiß deine Frau nicht? Nein. Warum hast du ihr das denn noch nie erzählt? Hallo, du bist Moderator. Das ist ein guter Beruf. Natürlich ist Leichenwäsche auch. Ich muss auch Bestatter gehen. Aber es ist ja kein Beruf wie Bäcker oder Metzger oder sonst irgendwas. Es ist ja ein Beruf, du arbeitest mit Toten zusammen. Ja. Und damit gucken die Leute, die schon erstmal ein bisschen, ich sag mal, also es würde mir schwerfallen zu sagen, heute habe ich 10 Menschen gewaschen, die durch ein Zugunglück gestorben sind, die also erschossen worden sind, sich den goldenen Schuss gegeben haben. Okay, aber deine Chefs, die Ärzte, die Professoren, die machen genau das Gleiche den ganzen Tag. Ja, aber es ist ja was anderes, ob du sagst, ich bereite die vor für verschiedene Professoren oder Doktoren, die dann auch anerkannt sind. Mhm. Oder, ich sag mal ganz blöd gesagt, man belächelt ja auch leicht den Müllmann. Mhm. Und dann sagt man auch, so einen Beruf möchte man natürlich nicht gerne haben. Und nur, wenn man dann sagen müsste, ich bin Leichenwäscher, was soll man sagen? Muss man das so nennen? Kann man das nicht irgendwie sagen, ich bin Angestellter, oder so wie man Krankenpfleger im Krankenhaus sagt, kann man, ist das wirklich eure Berufsbezeichnung, Leichenwäscher? Berufsbezeichnung ist natürlich Assistenz der Gerichtsmedizin. So, das klingt doch. Rechtsmedizin. So, das klingt doch schon viel schicker. Assistenz der Rechtsmedizin. Genau. Richtig. Das finde ich schon viel schicker als Leichenwäscher. Ich muss dir wirklich sagen, und wir bemühen uns ja auch wirklich in dieser kleinen Sendung immer dazu beizutragen, dass wir all diese auch Außenseiterberufe hier präsentieren als eine ganz wichtige Sache für unsere Gesellschaft. Und niemand darf auf einen Bestatter, auf einen Leichenwäscher, auf einen Totengräber, auf einen Müllmann herabschauen. Wir alle sind von euch abhängig. Ihr gehört dazu. Es ist genauso ein wichtiger Job wie der Bäcker, wie der Metzger, wie der Arzt. So. Danke, dass du es so sagst. Aber es ist oft genug anders. Ja, aber dem darf man sich ja nicht unterordnen. Da muss man ja offensiv vorgehen und auch zu den Dingen stehen, die man macht. Und vor allen Dingen vor der eigenen Ehefrau. Ich meine, wenn du es vielleicht nicht jedem Kumpel in der Kneipe erzählst, okay. Aber das Problem haben ja viele Bestatter auch, was du hast. Und ich habe so für mich den Eindruck, dass die Bestatter früher auch viel mehr gehemmt waren. Die gehen aber heute viel offensiver mit sich und ihrer Arbeit um, weil sie wissen, dass es eine wichtige Funktion hat. Und so solltest du oder solltet ihr das auch sehen. Stell dir doch mal bitte vor, deine Frau, das kann ja irgendwie durch irgendwelche Umstände, Zufälle passieren, kriegt es raus, dass du sie jetzt so lange belogen hast. Wenn ich deine Frau wäre, würde ich vom Glauben abfallen. Ja, das ist halt die Angst, mit der man auch zusätzlich noch jeden Tag rumläuft. Also, glaubst du denn, man hat sich ein Kartenhaus aufgebaut und jetzt muss man es auf noch mehr Karten stützen, wo man von vorne weiß, es ist eine Lüge. Und wer überhaupt so in deinem ganz großen oder engen Umfeld weiß, was du machst? Keiner. Kein Mensch, kein Verwandter, kein bester Freund, niemand. Ich nehme es jeden Tag mit. Das ist doch irre, was du dir da auflädst. Allein dieser Druck, unter dem du stehst, der macht dich doch krank. Ja, ich weiß. Aber dieser Beruf, den du machst, der ist schon belastend genug, seelisch belastend genug, was du gerade auch von den Kindern, von den toten Kindern erzählt hast. So, und wenn ich mir dann vorstelle, dass du auch noch dieses große Geheimnis immer mit dir rumträgst, auch latent immer so die Angst hast, dass das vielleicht doch mal irgendwie rauskommt. Ja, aber das liegt daran, wie auch gestern der Kurt dabei war, der... Ich bin auch in einem sehr streng katholischen Haus aufgewachsen. Natürlich spielt auch, ich sag mal, auch in dieser Glaubensrichtung der Tod eine Rolle mit, aber er ist in unserer Familie totgeschwiegen worden. Und man hat nicht darüber geredet. Und es war ungezogen, darüber zu reden. Es war verboten, darüber zu reden. Und so hat sich das dann halt wahrscheinlich weitergeprägt. Und ich hätte Angst davor, meiner Mutter zu sagen, was ich vom Beruf her bin. Also, das ist eine immense Angst. Leben beide Eltern noch? Mein Vater nicht mehr, meine Mutter, ja. Wie ist das Verhältnis denn zu deiner Mutter? Es ist ein gutes Verhältnis. Ein gutes Verhältnis. Und hast du Geschwister? Ich habe einen Bruder, ja. Wie ist das Verhältnis zu dem? Zu dem ist das ja eigentlich okay. Es ist jetzt nicht überragend, aber es ist okay. Ja. Damals, vor 11 Jahren, warum hast du diesen Job überhaupt angenommen? Du musst doch damals... Weil ich damals arbeitslos war. Ich habe einen Bekannten, der halt auch in der Rechtsmedizin gearbeitet hat, hat gesagt, komm, schick einfach mal die Unterlagen dahin, komm mal mit. Und dann kurz darauf hatte ich ein Vorstellungsgespräch und dann ist halt alles zum Anfang gekommen. Wie ist die Ehe? Von ihrer Seite aus sehr gut, von meiner Seite aus ist es natürlich, ja, ich sag mal, man merkt, dass Spannungen da sind, weil dein durch halt den Beruf, durch die Lügen. Dieter. Man versucht halt einen Schutzschild aufzubauen, ein anderes Gesicht aufzulegen. Ja. Ich verstehe. Dieter, du hast dich vollkommen verfahren und verkantet in einer Sackgasse. Du steckst komplett fest in einer Sackgasse. Da gibt es keine, wenn du so weitermachst, wird es immer schlimmer. Du betonierst dich von allen Seiten ein. Ich appelliere wirklich an dich. Es ist doch, weiß Gott, keine Schande, so einen Beruf auszuüben. Mach den ersten Schritt und erzähl es deiner Frau. Meinst du wirklich, das soll ich machen? Ja, ich sage das mit 1000%iger Überzeugung. Mach es. Wenn diese Frau dich liebt, und das hoffe ich sehr. Ja, du, so, und du ihr das so erklärst, wie du es mir gerade erklärt hast, wird die wahrscheinlich erstmal vielleicht irritiert sein, vielleicht etwas böse sein, aber ich hoffe sehr, dass sie es versteht. Sie wird wahrscheinlich sagen, mein Gott, aber mir hätte sie es doch sagen können. Und damit hat sie recht. Aber sie wird ja nicht böse sein und sie wird dir deshalb, du hast kein Verhältnis seit 5 Jahren nebenher oder irgendwas anderes Schlimmes. Du bist ihr nicht fremdgegangen. Du hast ja aus Angst und aus Minderwertigkeitsgefühlen ihr das nicht gesagt. Geh in die Offensive und sag es dir. Ich sag dir, es geht dir besser hinterher. Und was du mit deiner Mutter machst, da musst du mal überlegen. Letztendlich fände ich das auch gut, wenn es deiner Mutter erzählen würdest. Du brauchst dich für deinen Job nicht zu schämen. Manch ein Banker muss sich viel, viel mehr schämen für seinen Job als das, was du machst. Ja, also es ist schön, dass du es so siehst. Danke ich dir auf jeden Fall für und die Worte tun auch auf jeden Fall gut. Vielen Dank dafür. Jetzt musst du überlegen und es für dich natürlich allein entscheiden, Dieter. Ich wünsche dir viel Glück und wünsche sehr, dass du es machst und vielleicht meldest du dich irgendwann nochmal bei mir und erzählst, wie es weitergegangen ist. Mach ich dann, auf jeden Fall. Toi, toi, toi, ja. Dieter, alles Gute. Euch als ganze Team wirklich einen schönen Abend und danke wirklich für die tollen Worte. Sehr gerne. Okay, danke. Auf Wiedersehen, Dieter. Tschüss, ciao. Margit, 49, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Margit. Ja, es geht um einen Vertrauensbruch. Ich habe vor etwas über 1,5 Jahren meine, ich sag mal, absolut große Liebe kennengelernt. Aber irgendwie vertraut er mir nicht. Und er hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch meinen E-Mail-Account geknackt und hat da E-Mails gelesen. Dummerweise hatte mich vor einer vor einer Woche ein Ex-Freund von mir angeschrieben, dass er hier bei uns in der Stadt ist und dass er sich mit mir auf einen Kaffee treffen will. Ja, es sollte wirklich ein Kaffeetreffen sein und nichts anderes. Ich hatte noch nicht mal zugesagt, aber er hat da irgendwie leider Dinge rein interpretiert, die halt so nicht waren. Du fühlst dich zu Unrecht ertappt. Da ist nichts ertappt zu sein. Nicht ertappt. Für mich ist das halt ein riesiger Vertrauensbruch. Und es gab schon mal so eine ähnliche Situation. Also nicht mit einem E-Mail-Konto, sondern mit einer Archiv-CD, die ich hier liegen hatte. Und ich weiß einfach nicht, wie ich ihm klar machen kann, dass ich ihm absolut treu bin. Mal dich unterbrechen. Wie macht er dir denn klar, dass er in deine Privatsphäre so eingedrungen ist? Er hat mich gestern Morgen um 4:30 angerufen und hat mir das erzählt. Ja, okay. Aber wie macht er dir klar, dass er das gemacht hat und warum er das gemacht hat? Das ist ein Vergehen. Er hat gesagt, er hätte ein komisches Gefühl gehabt. Die ganze Zeit schon, irgendwie seit einer Woche. Lustigerweise war dieses erste Anschreiben dieses Ex-Freundes vor einer Woche, aber ich habe dann auch eine Woche nicht geantwortet. Also ist das ein Zufall, dass er dieses komische Gefühl vor einer Woche bekommen hat? Oder warst du wirklich ein bisschen anders? Nein, ich war gar nicht anders. Jetzt unter uns beiden, was bedeutet dieser Ex-Freund für dich? Der bedeutet mir alles. Ach nee, Quatsch, dieser Ex-Freund. Der Ex-Freund meine ich. Nein, ne? Der bedeutet gar nichts für mich mehr. Er ist halt einfach ein Ex-Freund und wir haben uns nicht im Bösen getrennt. Wie lange seid ihr getrennt? 4 Jahre. Und du wolltest einfach wirklich nur mal mit dem nur mal einen Kaffee trinken? Und ich wollte einfach mit ihm. Ich habe sowieso nicht viel Zeit gehabt. Du hast da keine Ambitionen? Absolut nicht. Auch keine sexuellen? Überhaupt nicht. Gar nichts? Überhaupt gar nichts. Hundertprozentig? Hundertprozentig. Ja, okay. 1000%. Das hast du wahrscheinlich deinem Freund auch so gesagt. Ich bin, nachdem er mir das erzählt hat, wie gesagt, es war gestern Morgen 4:30. Bin ich völlig ausgeflippt und habe gesagt, also, dass das jetzt reicht. Weil das schon, wie gesagt, es ist schon ziemlich derbe für mich. Was heißt, es reicht? Gab es ähnliche Aktionen? Es gab schon mal so eine ähnliche Aktion, aber wie gesagt, mit einer CD, wo auch E-Mails von mir drauf waren, sehr persönliche. Ist er denn sonst auch so ein eifersüchtiger Typ, der ständig guckt, wo du hinguckst oder was du... Ich er ist schon eifersüchtig, aber nicht so, eigentlich nicht so Also nicht krankhaft eifersüchtig. Nicht krank, ja, ich weiß nicht. Naja, ein bisschen schon, ne? So ein bisschen schon, ja. Wenn er sowas macht, ja. Ja, und wie gesagt, er bedeutet mir alles, nicht dieser Ex-Freund. Aber du bist ausgeflippt am Telefon, hast gesagt, jetzt reicht. Ich bin völlig ausgeflippt und wir haben uns dann gestern Morgen um 6 Uhr getroffen und er hat mir ich habe gesagt, er soll mir meine Sachen bringen. Ja, und, Hat er gemacht? Hat er gemacht. Ja. Ihr wohnt in verschiedenen Wohnungen, ja, das höre ich daraus. Wir wohnen in verschiedenen Städten auch, ja. Gott, was für eine Drama-Aktion, morgens um 6 Uhr. Naja. Dann hat er dir... Ja gut, das wollte ich halt. Das wolltest du, ja, ist schon klar. Das wollte ich, ja. Dann hat er dir deine Klamotten gebracht und wurde noch ein bisschen geredet oder ist er gleich abgedampft? Wenig, weil ich war so enttäuscht und so traurig und so wütend auch. Naja, zu Recht hast du, zunächst hast du auch das große Recht, da wütend zu sein. Wäre ich auch wütend. Was hat der in deinem Mail-Account darum zu schnüffeln? Also ich habe ihm auch gesagt, ich habe nichts zu verbergen. Mhm. Wenn er sagen würde, hier, wer hat dir da geschrieben oder so, das wäre überhaupt kein Problem. Wie gesagt, ich habe nichts zu verbergen vor ihm. Gab es denn jetzt nach diesem morgendlichen Treffen da nochmal Kontakt irgendwie miteinander? Ja. Wir haben telefoniert, wir haben gestritten. Ich habe ihm dann das Angebot gemacht, dass wir uns am Samstag nochmal treffen können. Wir wollten zusammen was unternehmen, aber dass ich danach dann nach Hause fahre und ich habe halt das Problem, dass ich nicht weiß mehr, wie ich ihm vertrauen soll. Glaubt er dir denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, aber das kriegt man doch so mit im Gespräch, dass er... Hat er jetzt ein schlechtes Gewissen? Ich glaube schon, ja. Das schon. Ja. Und abgesehen, du warst ja sehr empört, hast vielleicht auch da großen Auftritt hingelegt. Ja. Wurde auch darüber gesprochen, dass du ihm das ganz glaubhaft so rüberbringen konntest, dass das nur so nochmal ein Kaffee trinken ist mit dem Freund? Ich glaube, dass ich weiß nicht, ob er es nicht verstehen will. Also er weiß schon, dass mir dieser Mann viel bedeutet hat, mal eine Zeit lang. Mhm. Wir haben uns 6 Jahre lang getroffen. Und aber wie gesagt, das ist seit 4 Jahren vorbei und es ist halt wirklich vorbei. Und du sagst, wir haben uns 6 Jahre getroffen. Was ja, heißt wir das? Waren, ja, das war so eine lose, das so. War so eine lose Geschichte. Aber es war schon. Eine Sexgeschichte? Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Wie alt ist denn dein jetziger Freund, den 57? 57, du bist 49. Mensch, jetzt macht mal nicht so ein pubertäres Theater. Ja, ja also, aber ich kann's verstehen. Wie du dich fühlen würdest, klar. Wenn man so in deine Beziehungssphäre eingreift. Ihr habt ja jetzt schon ein Drama inszeniert. Es wurde morgens um 6 Uhr... Ich hab das inszeniert. Ja, okay. morgens um 6 Uhr wurden die Sachen ausgetauscht. Das war schon mal gut. Es wurde nochmal schön gestritten am Telefon. Aber ich finde, wenn du sagst, ich liebe diesen Kerl eigentlich sehr, das ist meine ganz große Liebe, sagst du? Er ist meine absolut große so, Liebe. Mann. Meine absolut große Liebe. Aber ich weiß nicht, mein Problem ist halt wirklich, ich weiß nicht, wie ich ihm noch vertrauen kann. Indem du dem Karl nochmal, aber so richtig den Kopf wäscht und danach geht ihr beiden in die Kiste. Das hat er wahrscheinlich jetzt gehört, er hat nämlich auch immer Ist denn von seiner Seite aus, glaubst du, dass er dich letztendlich auch so liebt, wie du ihn? Ja, irgendwie schon, ja. Irgendwie schon. So, dann muss man sich zusammenraufen. Und das sind halt auch, weil du vorhin gesagt hast, als ich gesagt habe, dass er das gespürt hat, ne? Mhm. Also wir haben öfter solche Dinge, wo wir irgendwie Positives oder Negatives spüren oder, ja, zur gleichen Zeit halt. Ich verstehe. Also ich finde, du hast alles Recht der Welt, da richtig zornig zu sein. Und das kannst du ihm auch nochmal richtig aufs Brot schmieren. Und wenn er jetzt zuschauen und zuhören sollte, lieber Freund von Margit, da hast du richtig Scheiße gebaut. Und wenn man jemanden liebt, dann gehört auch dazu, dass man diesem Menschen vertraut. Ja. So. Und dann, finde ich, solltet ihr euch am Wochenende zusammensetzen und einen Friedensschluss finden. Und genießt und seid froh, dass ihr euch gefunden habt. Ist doch super. Ja, ich bin total froh, dass du ihn gefunden hast. So, ich freue mich auf das Wochenende für euch. Danke. Liebe Margit, alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Hier ist Bruno, 49. Guten Morgen, Bruno. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Bruno. Danke, dass du Zeit für mich hast. Leider nicht mehr so viel, aber leg los. Ja, ich habe schon auf die Uhr geschaut, aber ich versuche noch schnell rüberzubringen, worum es geht. Ja. Ich bin seit 6,5 Jahren von meiner Ex-Partnerin getrennt. Wir haben 2 Kinder und ich komme einfach nicht über die Trennung hinweg. Ich bin komplett verzweifelt. Ich träume jede Nacht noch von der Frau. Ihr habt euch vor 6,5 Jahren getrennt? Ja, und ich knabber da immer noch sehr dran. Das darf man nach 6,5 Jahren nicht mehr machen. Ja. Das ist zu lang. Ich bin auch in Therapie, aber da gibt's nur andere Baustellen. Und wir haben jetzt, weil es gehakt hat, das jetzt ausgesetzt. Jetzt sollte ich erstmal eine Weile allein klarkommen, aber ich komme einfach nicht klar. Wird denn in dieser Therapie oder wurde in der Therapie über dieses Problem auch gesprochen? Auch darüber, ja, haben wir auch gesprochen. Wie erklärst du dir das? Ja, ich kann es nicht sagen. Es war also die Liebe meines Lebens. Wir waren 13 Jahre zusammen, haben 2 Kinder, 2 Töchter. Die Große wird jetzt 18 demnächst und die Kleine ist 11. Und ich hänge sehr an ihr. Ich beobachte also, dass sie eine ausgezeichnete Mutter ist. Sie so liebevoll mit den Kindern. Und mir blutet das Herz, wenn ich dran denke, dass wir auch schöne Zeiten hatten. Ja, aber das ist natürlich immer das Gift schlechthin, wenn man an die schönen Zeiten denkt. Ja. Ich glaube, dass man sich in einer solchen Situation wie du, in der du bist, darf man nicht an die schönen Zeiten so viel denken, weil man dann immer trauriger wird und die Wunde immer wieder aufreißt. Es muss ja auch viele Probleme gegeben haben, sonst wäre es ja gar nicht zu der Trennung gekommen. Das ist richtig. Wir hatten auch zum Schluss, also war es sehr schlimm, da haben wir uns dann auch teilweise im Beisein der Kinder gestritten und es war ganz schlimm. Ich glaube, das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Der Schluss, nicht die schönen Zeiten davor. Wer hat sich denn letztendlich dann von wem getrennt? Sie hat sich von mir getrennt. Ja. Hat sie wieder einen neuen Partner? Nee, sie hat auch noch keinen neuen Partner. Ich bin auch die ganze Zeit solo. Und deswegen habe ich immer die Hoffnung gehabt, dass sie vielleicht auf mich wartet oder auf irgendeine Veränderung. Nein. Aber sie hat mir klipp und klar gesagt, dass sie nichts mehr von mir will. Sie will es nicht mehr. Nee, ganz schreibst dir dick auf ein DIN A4-Blatt und hängst ja neben den Spiegel im Badezimmer. Okay. Dass du es wirklich immer siehst. Die beste Medizin wäre natürlich, wenn du dich verlieben würdest. Ja, das wäre schön. Ich würde es mir so sehr wünschen, ja. Aber wirklich nochmal so schnell zum Schluss nochmal gesagt, ja. das Allerschlimmste ist wirklich, dass man sich in die schönen Zeiten immer und immer und immer wieder hineindenkt. Ja. Das reißt einen immer wieder in die Vergangenheit. Das darf nicht passieren. Jetzt ist die Sendung gleich rum. Wir rufen dich aber nochmal an. Das war mir zu kurz. So okay. Will ich dich nicht abfrühstücken. Bruno, du legst auf, wir melden uns nochmal. Ich danke dir. Ne? Tschüss, ciao. Okay. In der Technik, ihr Lieben, Steffi Trossen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dahin, ciao.